Wie sind wir sicher, dass die christliche Lehre, die wir von der Heiligen Katholischen Kirche empfangen, wirklich wahr ist? Es gibt ganze Bücher darüber. Das nennt man dann die Apologetik. Wir sind sicher, dass die christliche Lehre, die wir von der Heiligen Katholischen Kirche empfangen, wahr ist. Erstens einmal, weil Jesus Christus, der göttliche Urheber dieser Lehre, sie durch die Apostel der von ihm gegründeten und als unfehlbaren Lehrmeisterin aller Menschen bestellten Kirche anvertraut und ihr seinen göttlichen Beistand bis ans Ende der Zeiten verheißen hat. Ein bisschen lang hier, so wie viele Antworten im Katechismus, weil viel kürzer geht es halt nicht. Das ist ein bisschen umständlich, wie gesagt, da gibt es ganze Bücher, die verschiedene Aspekte, Einwände und so weiter ausführen, widerlegen, die vorgebracht werden können. Das ist die katholische Kirche, die wahre Kirche, die einzig wahre, die von Christus gegründete Kirche ist. Die Fundamentaltheologie nennt man es auch. Und viel kürzer kann man es halt wirklich nicht sagen. Wir sind sicher, dass die christliche Lehre, die wir von der Heiligen Katholischen Kirche empfangen, durch das Lehramt also, normalerweise das aktuelle Lehramt des Papstes für die ganze Kirche, beziehungsweise der Bischöfe für den Teil der Welt, der Kirche, der ihnen anvertraut ist, dass sie die christliche Lehre von der katholischen Kirche und von niemand anderem empfangen, dass die wahr ist, weil Jesus Christus, der göttliche Urheber dieser Lehre, sie durch die Apostel der von ihm gegründeten, das unfehlbare Lehrmeisterin aller Menschen bestellten Kirche anvertraut und ihr seinen göttlichen Beistand bis ans Ende der Zeiten verheißen hat. Ganz wichtiger Teil der Theologie, der sich da mit diesen zwei Elementen befasst. Jesus Christus gründet die Kirche und gibt ihr ein unfehlbares Lehramt. Es glaubt ja heute kein Katholik mehr, so im Großen und Ganzen. Das ist ja nur eine Option unter vielen, was das katholische Lehramt gesagt hat, weil es hat die Inquisition gegeben und die Kreuzzüge und den Galileo Galilei und Alexander den VI., den Borgia-Papst, der schlecht gelebt hat, und damit haben wir es ja schon, damit kann das nicht. Das kann ja nicht das Gelbe vom Ei sein. Das kann ja nicht die Kirche sein, die immer alles richtig gelehrt hat. Schlechte Logik. In der Lehre der Kirche, in dem, was die Päpste der Kirche, unser Bischof, seiner Kirche, seiner Diözese gelehrt hat, da kann ich nicht sagen, da war immer auch was Falsches dabei. In Bezug auf Glauben und Sitten, also alles. Den Glauben und die Glaubensmittel betrifft. Das kann ich nicht sagen. Ich kann schon sagen, aber da bin ich nicht katholisch. Weil Christus die Kirche mit einem unfehlbaren Lehramt ausgestattet hat. Und es ist normalerweise von Tag zu Tag agiert, wenn die entsprechenden Lehrer, Papst oder Bischöfe vorhanden sind, was ja normalerweise der Fall war. Und Christus hat der Kirche seinen göttlichen Beistand bis ans Ende der Zeiten verheißen. Ist ja auch ganz wichtig hier in diesem Zusammenhang und auch für uns heute. Sonst könnten wir den Katechismus zumachen und wegstellen oder auch verbrennen und überhaupt uns amüsieren und unser Leben führen, wie wir wollen. Weil wenn Christus diese Verheißung nicht ausdrücklich gegeben hätte, seines göttlichen Beistandes bis ans Ende der Zeiten, hätten wir nichts mehr heutzutage. Wir würden total in der Luft hängen und, auf gut Deutsch, könnten auch den Weg in den Himmel nicht mehr finden, auch nicht die Gnadenmittel. Weil nach menschlichem Ermessen, nach äußerem Anschein, alles hin ist, weg ist. Ja? Aber Christus hat eben verheißen, dass er der Kirche beistehen wird. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und in der Ankündigung zu dem heiligen Petrus, dann dem Primat, Papstamt, kurz gesagt, verleihen wird, sagt er eben, auf diesem Felsen, du bist Petrus, auf diesem, der Fels, und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wenn wir das nicht wüssten, wenn wir uns über das nicht hundertprozentig sicher sein könnten, dann würde man wirklich auf gut Deutsch ziemlich blöd dastehen. Ja. Aber beides ist eben garantiert, ist unverbrüchlich, felsenfest, bombensicher. Sowohl, dass Christus die Kirche gegründet hat, die göttliche Lehre durch die Apostel der Kirche anvertraut hat, ein unfehlbares Lehramt der Kirche gegeben hat und ihr seinen göttlichen Beistand bis ans Ende der Zeiten verheißen hat. Daran kann man nicht zweifeln. Es ist ja nicht von ungefähr, dass die Protestanten von Anfang an diese Dinge bestritten haben, ja, weil es ihnen eben nicht ins Zeug gepasst hat, weil normalerweise die Lehre immer durch den Papst und durch das aktuelle Lehramt kommen muss. Das ist eben der ganze Knopf der Frage von all denen, die sehen, dass es Probleme gibt heute und die sagen, na, es ist ja schon irgendwie der Papst, das ist schon der Stellvertreter Jesu Christi, der Nachfolger Petri, aber wir können halt nicht auf ihn hören, na gut. Frage Nummer 8 im Katechismus beim Heiligen Pius X., vor allem für jene, die sich nach ihm benennen, dem Heiligen Pius X., ja, müssten es eigentlich, könnten es auch draufkommen. Tun es aber nicht. Ist halt so.